So Leute, jetzt ist es aber auch langsam mal wieder Zeit für die große Pause. So Leute, jetzt stellt mal alle eure Mischen weg und euer Bier. Jetzt kommt der Party-Podcast. Wupp, wupp, wupp. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Die große Pause. Unser heutiges Thema ist, wie das Intro eventuell schon verraten hat, Partygeschichten, so ein bisschen. Party, und Party hart. Direkt zur Jubiläumsfolge machen wir eine dicke Fehde. Denn die 5. Folge ist unsere Jubiläumsfolge. Eigentlich wollten wir ein Special zum Thema 100 Views machen, aber die haben wir noch nicht erreicht. Nächste Folge dann. Nächste Folge, wir sind optimistisch, ja, dass ihr uns immer schön fleißig hört. Ich habe auch gehört, dass einige uns gern zum Einschlafen hören. Ich habe gehört, dass uns einige gerne Fitnessstudio hören und dann... Ja, ja. Dann wir müssen die Leute jetzt während des Podcasts immer animieren, weiterzulaufen. so wie Böhmermann und Schulz. Ja. Nee, wir wollen heute ein bisschen über unsere Partyerfahrungen reden, so ein bisschen, wann haben wir angefangen, so richtig wild im Club zu tanzen, wann so besondere Ereignisse, so mal eine witzige Anekdote irgendwie aus unseren nicht alkoholisierten Party-Erlebnissen und ja, da gucken wir mal, wie das läuft. Und wir haben natürlich auch von euch heute zum ersten Mal eine neue Rubrik, das sind die Top 3. Und unser heutigen Top 3, die Top 3 Klo-Geschichten vom Club, aus dem Club. Keine Angst, es ist kein Sex auf der Toilette. Vielleicht. Gucken wir mal. Ja, Danny, jetzt erzähl mal, wann hast du angefangen, feiern zu gehen? Also so... Wann warst du das erste Mal im Club? Das erste Mal richtig im Club war ich tatsächlich erst zum Abiball. Du Rebell. Ja, definitiv. Du Rebell. Ich glaube, doch, ich war da schon 18. Ich bin kurz vorher 18 geworden. Und dann sind wir hatten unseren Abiball damals in Dresden im alten Schlachthof gemacht. So eine Konzertlocation war das. Richtig cool. Und dann sind wir da gleich in einen Club gegangen, der da nebenan war. Das war halt, weiß ich, im Prinzip war es ein bisschen so ein Schickimicki-Club. Also weil davor, vor dem Club haben auch irgendwie Ferraris geparkt oder so. Das war schon echt so ein bisschen High Society, aber an sich war das echt entspannt. Die hatten einen geilen Elektrofloor und super Location. Okay, dann seid ihr da alle gemeinsam? Nee, nicht alle, aber wir sind, glaube ich, so zu 20 oder so sind wir dann dahin. Ja, ihr wart doch nur 30 Leute. Nein, so. Ach Quatsch, wir waren doch dreizügig, zumindest im Gymnasium. Ja? Ja. Ich weiß nicht, wo die anderen hin sind. Vielleicht, ja, wir haben auch unterwegs welche verloren. Also das heißt, du hast auch niemals... ich war noch niemals in New York, Mutti-Zettel gefälscht oder so. Nee, brauchte ich nicht. Da war ich auch zu, da war ich zu brav für. Nee. Hab ich auch. Ja. Ich weiß auch nicht, wir sind echt viel zu brav. Ja, wir sind viel zu brav. Fall. Das kam erst alles im Studium. Nee, ich war auch das erste Mal feiern mit 17, glaube ich. Da war ich auch sehr spät dran eigentlich. Ja. Hab dann irgendwie ja Mutti-Zettel gehabt tatsächlich auch. Und dann ein Kumpel hat mir da, der 18 war, über 18 war, hat mir dann unterschrieben. Und es war irgendwie richtig dumm, weil ich fand die Musik mega kacke. Mhm. Das war auch ein bisschen so ein Assi-Club. Was war denn da? So ein Dorfclub. So ein Dorfclub. Also wir waren ein größeres Dorf, so 10.000 Einwohner. Ja. Es war irgendwie ein bisschen, da gab es auch früher mal Schießereien, also ein Scheiß. Also, im Club? Na, also vom Parkplatz so, glaube ich. Ne? Doch, sowas habe ich mal gehört, als noch ein anderer Name hatte der Club. Aber alle sind da immer hin. Und dann gab es, das fand ich immer so nervig, bei uns gab es dann so ein Deal, dass man umsonst in den Club kommt, wenn man den Veranstaltungslink bei Facebook teilt und 10 Leute oder so auf Teilnehmen drücken. 10 Leute von deinen Freunden auf Teilnehmen drücken. Und dann hast du ständig diese Scheiße auf der Facebook-Pinwand und Nachrichten bekommen, auch so nach dem Motto, ja, du musst ja gar nicht hingehen, nur wenn du auf Teilnehmen klickst. Ist ja egal. Ja. Es geht nur darum, dass ich umsonst in den Club gehöre. Ich so, Alter, das waren dann auch so Clubs, wo du irgendwie 4 Euro geht ja noch, irgendwie 8 Euro Eintritt zahlen musst, was sich halt auch oft nicht lohnt. Ja. Find ich würd, also für einen Club, wo du potenziell erschossen wirst, finde ich, ist das wäre mir nicht so viel. So ein bisschen schwach, ja. Ich glaube, vielleicht zahlt man für die Action dann. So. Naja, also das war... Ein Action- und Erlebnis-Club. Der Club war echt nicht so cool. Ich war jedenfalls sehr irritiert, als ich rauskam und dann nochmal Geld bezahlen musste. Was? Ja. Aber das hatte ich auch schon mal erlebt bei einem Club in Dresden. Da musste ein Kumpel von mir Geld bezahlen, weil er anscheinend nicht diesen Mindestgetränkeumsatz hatte. Und dann musste der da irgendwie nochmal 7 € oder so bezahlen, damit er da, weiß ich nicht, das war richtig, richtig dumm einfach nur. Ey, das ist ja echt ein bisschen unnötig. Ja. Nee, also ich musste irgendwie Geld bezahlen. Ja, was genau noch, ich wusste das halt vorher nicht und ich dachte so, Alter, scheiße, ich hab kein Geld. Aber ich hatte zum Glück, irgendwas hatte ich noch übrig, aber... Aber wieso musst du denn Geld bezahlen? Hast du irgendwie... Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich glaube... Es lief doch mit so einem Kartensystem, aber irgendwie habe ich das falsch verstanden. Ach so, so Prepaid-Karten vielleicht und dann hast du zu viel getrunken. Ich weiß es nicht, ich habe gar nicht so viel getrunken. Ich weiß nicht, es war ein ganz komischer Abend. Ja, das sagt man immer. Ja. Nee, ach, ich... Aber ich weiß nicht, danach, also ich war, glaube ich, nur einmal in Dresden wirklich feiern und danach bin ich ja quasi auch schon nach Rostock gekommen. Und in Rostock... Da, als dann die Obhut meiner Eltern nicht mehr ganz so präsent war, da, puh. Ja, was da passiert? Ja, also ich kann zum Beispiel von Silvester letztes Jahr, das war heikel auch. Also, eine Freundin. War das nicht vorletztes Jahr? Nee, das war letztes. Vorletztes Jahr war ich ja gar nicht da. Ja, wo wir in Torten Winkel gefallen. Ja. Wir haben bei Freunden ein bisschen vorgetrunken. Und dann bin ich noch mit. Und ich weiß doch, du hast gepöbelt gegen die Nachbarn, die auf der gegenüberliegenden Seite Party gemacht haben, hast immer rumgeschrien. Ja, siehst. Ja, das war auch, also Silvester in Torten Winkel, das. Auch so eine Schießerei auf dem Parkplatz. Und dann sind wir quasi, bin ich mit der Freundin in den Club. Wir haben ein bisschen was getrunken vorher, aber wir konnten beide noch gerade stehen. Und dann stehe ich so an der Garderobe alleine, weil sie irgendwo. Das war doch anders. Beim Vorglühen hatten wir doch schon Mexikaner aus dem Weinglas. Manche hatten Mexikaner aus dem Weinglas getrunken. Auf jeden Fall stehe ich dann an der Garderobe, will einfach nur ganz entspannt meine Jacke abgeben. Ich guck auch so einfach so ganz unschuldig. Kommt der gefühlt der größte Türsteher, den die haben, kommt auf mich zu, stellt sich vor mich hin und sagt: Freundchen, hast du was gegen Ausländer? Ich guck ihn so ganz erschrocken an, so: Hä, was, wie bitte? Wie? Ich bin gerade erst rein, ne? Ich habe mit niemandem geredet. Wieso soll ich was gegen Ausländer haben? Hast du was gegen Asiaten? Vielleicht hättest du deine Thor Steiner-Jacke nicht anziehen sollen. Ich gucke ihn an. Wie bitte? Was? Wie kommst du denn jetzt darauf? Wie gesagt, ich habe hier mit niemandem geredet. Hast du was getrunken? Naja, vielleicht so ein bisschen was. Weißt du ja, ne? Naja, ne? Dann stell dich mal hinten an. Und dann habe ich mich wieder hinten angestellt. Du musstest dich echt hinten? Naja, an die Garderobe, weil ich habe mich vielleicht ans falsche Garderobenende angestellt, wie man das so macht. Und das war echt komplett aus dem Nichts heraus, so vollkommen random. Hat mich wahrscheinlich irgend so ein Asiat, hat wahrscheinlich ein Tischler gesagt, dass er beleidigt wurde oder so. Auf jeden Fall, das war komplett überraschend. Also der war wirklich kurz davor, mich da rauszuhauen aus dem Club. Puh, ja. Aber es ist aber auch schön, dass der Türsteher dich dann fragt: Entschuldigung, hast du was gegen Ausländer? Ja, als ob. Das ist so, wie wenn du so ein Nazi irgendwie auf einer Demo fragst: Entschuldigung, sind Sie Nazi? Nee, ich bin kein Nazi. Achso, ja, okay, als dann, ob dann ich, demonstrieren Sie mal weiter. Als ob ich da jetzt, wenn, mit Ja antworte. Ja, das ist so dumm. Sind das halt dumm? Oh mein so Gott. So wie man, wenn man in die USA fliegt, gibt es einen Fragebogen und dir gibt es die Frage: Wollen Sie einen terroristischen Akt begehen? Oder kreuzt du doch nicht an? Ja, klar, mache ich. So, nein, vielleicht. Ja, vielleicht ist auch gut. Das entscheide ich, nachdem ich hier bin. Aber ich muss auch sagen, also da bin ich ein sehr braver Partybesucher. Das war auch tatsächlich so ein bisschen das Heikelste, was mir da passiert ist. Also mir selbst. Natürlich sieht man hin und wieder auch mal die ein oder andere Schlägerei im Club, aber... Du hast letztens eine angezettelt. Naja, nicht so. Nee, ich würde jetzt nicht sagen, ich habe einen angezettelt. Doch. Nee. Nein, hast du nicht. Aber das war komisch. Das war eine weirde Situation. Ja, wir sind halt, also Felix und ich, wir waren in unseren Pausenaussichtsshirts unterwegs. Vor allem waren wir wirklich. Dann sind wir so an zwei Typen vorbeigekommen und haben die angesprochen, dass. Was haben wir gesagt? So scherzhaft, so, passt auf, die Pausenaufsicht ist jetzt hier. Und dann hat einer so gesagt, ja, halt mal mein Bier. Dann habe ich das in die Hand genommen. Und dann hat er den Typen, der vor ihm stand, einfach in den Schwitzkasten genommen. Und wir standen so da und dachten uns, okay. Und plötzlich von allen Seiten Leute so, hey Leute, hört auf, auseinander. Das war ziemlich interessant. Ja, das ist schnell ein bisschen eskaliert. Ja, obwohl wir als Institution Pausenaufsicht dahin gekommen sind und die Lage eigentlich beruhigen wollten. Aber da muss ich auch sagen, das war ziemlich cool. Wir waren 10 Sekunden drin und ich wurde angesprochen, ey, du bist doch auch bei dem Podcast und so weiter. Mhm. Ich höre dich immer im Fitnessstudio. Also an dich, wie auch immer dein Name ist. Ich glaube, das ist Nadine. Ja, okay. Ja. Gib alles auf dem Laufband. Ja. Ne? Also jetzt mal ein bisschen schneller. Du kannst doch den Pace noch ein bisschen erhöhen. Da gehen auf dem Stairmaster noch 13 Etagen. 12 Kilometer schaffst du noch. 12 ja. Kilometer schaffst du ja. noch. Schaffst zieh nochmal ordentlich. Zieh durch. Knall dir noch ein paar Amphetamine rein. Nee, was? Nee, bloß nicht. Bloß nicht. Ja, und du so, bist du auch mal aus dem Club geflogen? Fast zumindest. Nee. Also zum Glück nicht ansatzweise. Wir sind zu brav. Aber ich habe mal was erlebt, da ist jemand anders aus dem Club rausgeflogen, der zu meiner Gruppe gehörte. Also wir waren mit einer Gruppe von Leuten im Club und ich kannte aber nicht alle. Jedenfalls hat mein Kumpel einem Typen dann aus unserer Gruppe den Eintritt bezahlt, weil er irgendwie keine Kohle dabei hatte, keine Ahnung. Und der Typ war 10 Sekunden im Club, trifft auf die neue Freundin von seiner... Nee, auf den neuen Freund. Den neuen Freund von seiner Ex. Und die fangen an, sich zu prügeln. Eieiei. Instant rausgeflogen. So. Und mein Kumpel so, ey, danke. Ich hab dir gerade den Scheiß-Eintritt bezahlt. So bis 12 Sekunden im Club geblieben. Ja, ja. Das war schon ein bisschen bitter. Das ist eine Leistung. So. Aber das, was mir passiert im Club, sind eigentlich nicht Sachen, wodurch ich rausfliege. Ich kenne tatsächlich auch einen Türsteher, von daher ich könnte verhandeln. Ah. Zumindest im Keller kenne ich einen. Ja. Mir unterlaufen dann manchmal so Fauxpas. Zum Beispiel wie das eine Mal, als ihr mich losgeschickt habt und gesagt habt, Felix, hol mal für uns alle Getränke. Also ihr habt mir natürlich Geld gegeben, dass ich gesagt habe, los, bezahl uns. Lauf! Und dann bin ich an den Tresen gegangen, hab irgendwie... keine Ahnung, 2 Biere, 3 Mischen, 4 Mexikaner und noch ein Gin oder sowas bestellt. Für uns beide. Nein, wir waren nämlich 5 oder so oder 4. Ja. Ja, jedenfalls, ich wusste zwar, dass Happy Hour ist, ich wusste allerdings nicht, was Happy Hour bedeutet. Ich dachte, Happy Hour heißt einfach nur, es gibt einen halben Preis. Im Prinzip ja schon. Ja, genau. Das Happy Hour hieß in dem Fall allerdings, dass man zu jedem Getränk, was man bestellt, noch ein zweites dazu kriegt. So, dass ich dann, und das hattet ihr mir halt vorher nicht gesagt, dass ich die Bestellung anders hätte hätte geben sollen. Und dann habe ich da viel zu viel bestellt, aber 3 Tabletts mit Getränken. Ich komme zurück, ihr lacht euch mega krumm und schief. Weißt du, wir haben noch an irgendwie Leute, die wir also einfach an Kommilitonen, hier willst du noch was, noch Getränke verschenkt. Das ist so geil, die Aktion. Naja, das ist tückisch, da muss man aufpassen. Happy Hour. Kann aber auch ganz lustig sein, um den Geldbeutel zu schonen. Können wir vielleicht unbezahlte Werbung machen? Studentenkeller? Wo man mit der Students-Students-Card auch kostenlos reinkommt. Alter, wir machen so oft Werbung für diese Karte. So oft. Da kriegt man mittwochs von 9 bis 11 2 Getränke zum Preis von einem. 2 gleiche. Ja, bei der Happy Hour. Aber auch nur Getränke, die es im Becher gibt. Da muss man aufpassen. Also du kriegst, glaube ich, ein Bier im Becher? Ja, dieses Alster. Das ist ja kein Bier. Nee, was? Astra. Nee. Es gibt so ein Bier, Weizen, glaube ich. Nee. Nils, ich kenne mich jetzt nicht so aus. Noch nie Bier getrunken, muss man dazu sagen. Weiß ich nicht. Es gibt auf jeden Fall Bier im Plastikbecher. Wenn Nils sagt, ich bringe Bier mit, hat er meistens Backscreen Lemon dabei und ich pöbel dann immer rum, dass er kein vernünftiges Bier kauft. Ja, es ist halt Limonade mit Alkohol so ein bisschen. Ja, aber naja, es ist Limonade. Das ist die Vorstufe. Da, wie gesagt, das manifestiert sich dann in unserer Bravheit, weißt du? Da bin ich einfach, ich bin nicht so der Biertrinker. Auch ich trinke ja auch keinen Kaffee. Da bin ich noch nicht erwachsen genug für. Du sollst im Club auch keinen Kaffee trinken. Ja. Aber ich trinke auch keinen Kaffee. Nein. Also generell ja. Finde ich irgendwie wieder. Kaffee ist was für Vernünftige. Davon sind wir beide. Was war denn, hast du so die beste Party, die du mal mitgemacht hast? So die, wo wirklich das Krasseste so passiert ist. Hast du da eine im Kopf? Ja, also auf jeden Fall. Also die beste Geburtstagsparty. War die zu deinem 5. Geburtstag? Nein, die beste Geburtstagsparty war dein Geburtstag dieses Jahr. Weil wir irgendwie 5 Leute waren. Von den 2 nach der Hälfte gegangen sind. Das war so traurig. Aber das lag daran, dass irgendwie Projektwoche war und keine Sau in Rostock war. Das, ich habe da immer ganz ungünstig weißt du Geburtstag. Ja, das ja. War so bescheuert, Alter, dieser Abend. Und dann sind wir sind zu fünf dann ins LT noch wir gegangen. Wir haben dann war noch, ganz, noch wen getroffen. War auf jeden Fall ganz entspannt. Ja. Ja, aber ja, ich meine, so eine richtige Party. Eine richtige Party. Oh, es gab viele. Also die Jahrgangsfeiern bei uns waren mal ganz cool. Also was ich sagst du denn, stimmt, du warst doch gar nicht in meinem Jahrgang. Wir waren nicht mal in einer Schule. Ich dachte jetzt, du meinst Lehrgangsfeiern. Nein, Jahrgangsfeiern. Lass mich mal von den Jahrgangsfeiern erzählen. Ja, also als ich in der Oberstufe war, haben wir Jahrgangsfeiern gemacht. Da haben wir dann irgendwie so Vereinsgebäude oder sowas gemietet und dann einmal im Halbjahr oder sowas eine Party veranstaltet. Und bei der ersten Party ist halt auch gleich der Krankenwagen gekommen und so und irgendwer hat im Gebüsch rumgemacht. Also sowas, wie man sich das vorstellt. Uiuiui. Ist genau das, was passiert. Jedenfalls haben wir dann, glaube ich, ein Verbot bekommen, in dieses Vereinsheim wiederzugehen und da Party zu machen. Und dann hat einer einfach, als wir dann neue Party machen wollten, hat er wieder sich gemeldet und hat halt gesagt, wir sind von der anderen Schule. Und dann war es egal. Ja, gut. So, das ist die Legende. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber das wurde immer so verbreitet. Nee, was war deine beste Party? Du wolltest ja gerade erzählen. Das LT veranstaltet regelmäßig so Blackout oder Black Friday Partys. Ich weiß nicht mehr, Black Sheep Partys. Ich weiß nicht mehr, ob es ein Blackout oder Black Sheep war, aber eine von denen. Einfach irgendwie Jubiläum auch. Eigentlich Black Sheep. Na, weil da Black Music gespielt wird. So was R&B. Hat mit Sheep zu tun? Na, so schwarzes Schaf so. Ja, weiß ich nicht, was sich der Namensgeber da. Egal. Auf jeden Fall war das so die Jubiläumsveranstaltung und da war auch ein Drummer da, der live Schlagzeug gespielt hat. Krass. Und dann auch so in so einer, einfach so mit so einer Snare hatte dann so Musik mitgemacht. Dann waren Breakdancer waren da. Ja, das hast du mal erzählt. Also, der Abend war so geil, auch die Musik war so gut, so irgendwie oben lief halt normales Clubzeug, unten lief die ganze Zeit Black R&B. Boah, also das ist alles für mich Musikstile, bei denen ich den Club verlassen soll. Da würde ich schwarz vor Augen. Da wird mir echt schwarz vor Augen. Nee, da, so R&B kann ich echt nichts mit anfangen. Nee, also das war richtig, richtig cool, muss ich sagen. Da waren glaube ich auch die DJs von Seed mit da. Und die haben richtig Stimme gemacht. Das war so cool. Ja. Also das war die beste Party, die ich, glaube ich, so miterlebt habe. Jetzt natürlich Lärmspartys, Medi-Partys. Kann man. So wie die gestrige Medi-Party, die für dich auch ein voller Erfolg war. Auf jeden Fall. Nee, aber Jahrgangsfeier. Wann war nochmal die nächste Jahrgangsfeier? Lernsparty. Genau, Lernsparty. Da die nächste, da haben wir ja in der ersten Folge, wollten wir darauf aufmerksam machen, aber da stand der Termin noch nicht fest. Die Lernsparty, die ist am 16.11. Müsst ihr alle hinkommen? Wir als Pausenaufsicht sind natürlich auch da. Wir sind natürlich am Start. Ja. Mit unseren super weißen T-Shirts, auf denen garantiert kein Jägermeister ausgelaufen ist. Muss vielleicht nochmal in die Wäsche. Nochmal Bleichmittel rüberschütten. Auf jeden Fall. Hey, ich habe noch 10 Minuten, ne? Ja. Was wolltest du? Das 20, war 2. Das waren 20. Zwei. Ah nee, so rum müsste ich das was? Zeigen, ne? Das sind 2 plus nee. Eine Faust. Jetzt ist 2 und 0. Das ist super, wenn du mir Zeichen zeigst im Podcast. Ja. Es war ein bisschen komisch, als ich mal bei einem Kumpel in einer fremden Stadt besucht habe, also der da studiert, und der hat gesagt, ey, lass uns heute Abend feiern gehen, das ist immer witzig. Mhm. Und dann hat er halt ein Mädchen da getroffen, und dann haben die angefangen rumzumachen, und jedenfalls kam es dann so, dass wir draußen davor standen, vor dem Club, und er meinte, ja, Felix, sag mal, wäre es okay, wenn ich dir einfach den Schlüssel gebe, du nach Hause gehst und ich mit zu ihr komme? Und ich dachte so, ja gut, ich bin den Weg zum Club jetzt einmal hingegangen. Aber ich versuche mal, den Weg zu finden, ne? Und naja, jedenfalls, ich habe dann den Weg auch gefunden. Er ist dann zu ihr gegangen und meinte, ja, aber lass mal dein Handy an, wenn ich nachher wiederkomme. Und ich dachte so, hallo, es ist 2 Uhr nachts. Glaubst du, dass ich jetzt noch ewig bis in die Puppen aufbleibe? Oder 3 Uhr oder was auch immer. Glaubst du, dass ich jetzt noch ewig bis in die Puppen aufbleibe? Und dann gucke ich am nächsten Morgen so auf mein Handy. Dann steht da, Felix, bist du wach? Aber er war reingekommen, weil sein Mitbewohner ihm die Tür aufgemacht hat, der ihm dann, wo er ans Fenster geklopft hat. Also, falls du das jetzt hörst, also, ich bin dir jetzt nicht böse oder so. Es war eigentlich eine lustige Geschichte so. Ich muss sagen, ich feiere das bis in die Aktion. War ganz amüsant auf jeden Fall. Ich nehme dir das nicht übel. Ja, also bei mir war das mal so, es gibt ja diesen Club, das TDF, das Theater des Friedens hier in Rostock, das ist so ein elitärer Schuppen so ein bisschen. Und ich war das erste Mal da und wusste nicht so richtig, wann die aufmachen. Das LT macht ja so um 10 auf und dann dachte ich mir so, ja gut, okay, bist du ganz entspannt so um 23 Uhr da, das passt schon so ungefähr. Und da ist dann schon so ein bisschen voll. Und dann bin ich da, Punkt 23 Uhr, klopfte an die Tür, macht mir erstmal einen Türsteher auf und sagt, ja nee, wir müssen jetzt erstmal die Kasse besetzen. Ja, und dann stehst du da, ne? Alleine. Oh, wie bitter. Nee, mir ist gerade noch was eingefallen, als ich da mit meinem Kumpel feiern war. Der Türsteher draußen, der hatte da irgendwie... Also war halt ein Mülleimer, wo oben so ein Aschenbecher mit eingebaut ist. Ja. Stand vor dem Club. Aber der Mülleimer war irgendwie leer. Jedenfalls hat dieser Türsteher einen Tennisball dabei gehabt. Und er hat immer eine Challenge gemacht und hat gesagt, Leute, wenn ihr den Ball wenn ihr diesen Tennisball in den Mülleimer werft, ja, und der darf einmal aufkommen, dann kommt ihr umsonst rein. Okay. Wenn nicht, müsst ihr mir von der Tanke gegenüber Rittersportschokolade kaufen. Ja, das Ergebnis war dann, dass wir dem Türsteher 4 Tafeln Rittersport geschuldet haben. Die natürlich bei der Tanke halt auch einfach mal 1,50 kosten. Statt dass wir umsonst reinkommen. Das war schon mal ziemlich sinnlos, die Aktion. Weil wir waren bei der Tanke. Und irgendwer anders hat auch gerade Rittersport für den gekauft. Weil ich habe so gedacht, was macht der mit der Rittersport? Verkauft er die dann weiter oder was? Nee, der isst die. Der kann die doch nicht alles essen. Der macht am Abend wahrscheinlich so 30 Packungen Rittersport. Das war einfach so lustig. Naja, jedenfalls, das war auch ein ziemlich cooler Abend. Ich würde sagen, wir kommen zum Abschluss, weil wir... Warte, was ich noch erzählen wollte. Da gibt es in Dresden einen Club, der hatte so eine P16-Party, da... Penislänge 16 cm. Nicht? Ja. Gibt's auch? Nee. Hat jemand gesagt, dass es das nicht gibt? Dass da halt auch so die Jugendlichen, die kleinen Kiddies. Die kleinen Kiddies, du bist 20. Dass sie da auch so reinkommen und nicht nur vom Penny an der Ecke cornern. Dass sie da ein bisschen feiern können. Und das Problem war nur so ein bisschen, dass im ganzen Club in Unterwäsche gekleidete Tänzerinnen und Tänzer rumgelaufen sind. Naja, auf der P18 wären die nackt. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht so richtig. Das verträgt sich, glaube ich, nicht so gut mit dem Jugendschutz so. Ja, aber es war jetzt ja auch nicht so schlimm für dich. Das enthalte ich mich der Möchte Aussage. Möchte ich jetzt kein Statement zu sagen. Ja, gut. Nee, damit kommen wir, würde ich sagen, zu unseren Top 3 Klo-Geschichten. Ne? Platz 3. Platz 3, ne? Betitelt mit Toast im Pinkelbecken. ach, Quatsch, nee. Das war ja der Drogendeal. Schneiden wir raus. So, jetzt machen wir mal. Also, die Platz 3, der gescheiterte Drogendeal. Denn ich hab's mal erlebt. Da war ich im LT, das sind zwei ziemlich suspekte Männer zusammen auf eine Kabine gegangen sind. Und ich dachte mir so, boah, die machen jetzt sicherlich keine Liebelei unter der Gürtellinie. Und da bin ich dann zu den Tischen hingegangen und hab gesagt, ja Leute, ich glaub nicht, die machen da was also anderes so als so ein bisschen Techtelmechtel. Denn jetzt ist nicht nur Pausenaufsicht, sondern auch Clubaufsicht. Und dann haben die sich erstmal die schwarzen Lederhandschuhe angezogen und haben da ein bisschen was geregelt. Weil das war mir echt ein bisschen suspekt und ich muss auch sagen, keine Chance, den Drogen. Da habe ich so eine Vorurteilsfunktion haben wir natürlich auch, ganz wichtig. Ja, das war Platz 3. Bisschen schwach, aber. Ja, deswegen auch nur Platz 3. Ah. Achso, apropos. Nadine, alle, die im Fitnessstudio sind, schneller, schneller, schneller. Die letzten 3 Minuten jetzt nochmal Gas geben. Okay. Ja. Mein Platz 2. Am Pinkelbecken. Im ST. Bekannter von mir steht am Pinkelbecken. Und im ST ist das ja einfach nur so eine Rinne und keine nebeneinander stehenden Pissoirs mit Schamwand dazwischen oder so, sondern einfach nur so ein Becken praktisch. So ein Pinkelbecken mit Schambehaarung. Okay, also. So, nee, steht da am Pinkelbecken, plötzlich spricht den Typ neben ihm an und sagt, ey, sag mal, warum bist du eigentlich nicht beschnitten? Und der Typ einfach nur so, sag mal, was guckst du mir hier eigentlich auf den Schwanz? Was ist eigentlich los mit dir? Weißt du, ist das nicht so ein ungeschriebenes Gesetz, dass man nicht guckt, so, ne, dass vielleicht auch mal interessant für die Damenwelt, so, ne, gibt's da auch. Also. Aber weil wir da gerade bei sind, da war ich mal im Club in Wismar und bin da auf Toilette gegangen. Und dann höre ich so aus der Nachbarkabine, ja, wenn ich dir jetzt einen blasen soll, mach du aus 25 Euro. und du hast schnell dein Geld gezählt. Reicht es? Nee, natürlich nicht. Ich dachte mir nur so, boah, das ist jetzt nicht so der sauberste Club, ne? Ja, witzig wäre gewesen, wenn er gesagt hätte, ja, sag mal, nimmst du auch Karte? Aber wenn die auch Payback-Punkte sammeln. Ja, und das waren jetzt nicht so, das waren eher so die Flop 3. Und damit sagen wir an alle Fitnessstudio-Leute, ihr habt eure gute Arbeit geleistet, ihr könnt auch auf euch stolz sein und alle, die jetzt schlafen gehen, gute Nacht. Und nächste Woche oder übernächste Woche. Haben wir eigentlich noch sowas wie so ein Fazit oder so? Ja. Also ich finde wirklich so... Trinkt nicht so viel Alkohol in Clubs, das ist zu teuer. Es sei denn, ihr lasst euch einladen, denn dann ist es umsonst. Ja, natürlich. Und ich finde, Drogen sollten komplett tabu sein. Alter, das wird hier echt zu einem Erziehungspodcast. Ja, ich meine, wir haben ja auch einen Bildungsauftrag. Da hab ich letztens erst Post bekommen. Weil wir auch eine Adresse haben. Natürlich, von der Podcast-Aufsicht. Wieder so Witze, die nur wir lustig finden. Ja. Und Sex auf der Toilette, das ist nicht so ganz geil. Und damit sind wir raus.